D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Einen schönen guten Abend zu Eine Stunde Netz basteln, dem Maker, DIY und Lifehack und auch manchmal Kochmagazin. Und heute ist es ja schon ein bisschen wärmer als gestern oder auch letzte Woche. Und zum Wochenende hin soll es 30 Grad werden und deswegen machen wir diesmal in Eis. Letzte Woche war es Beton, diesmal machen wir echtes Eis zum Verzehren. Und ich habe zwei Studiogäste, die sind richtige Eisexperten. Zuerst Julia Eismann, nein, du heißt Eichmann eigentlich. Hallo. Hallo. Und dann auch noch Nicolas Demack. Die beiden sind Kollegen aus dem Radiobüro und da sitzen wir auch. Das ist unser Studio in Berlin-Kreuzberg. Hallo Nicolas, was qualifiziert dich als Eisexperte? Isst du ab und zu eins? Ich esse einfach manchmal ein Eis. Genau. Dann, verrückt, ne? Ja. Das sind also die beiden Gästezutaten und an anderen Zutaten haben wir auch noch so einen ganzen Tisch voller stehen von Basilikum über Minze, über Hanfsamen, über Agavensirup, Rote-Bete-Saft, Marshmallows, Kondensmilch. Dazu kommen wir gleich noch mehr. Und natürlich haben wir verschiedenste Eisformen und sogar noch eine Eismaschine in einem Karton. Die packen wir auch gleich aus. Also in dieser Stunde wollen wir ganz verschiedene Eissorten ausprobieren, von traditionell bis bisschen exquisit. Eine eskapistische Eissendung. Viel Spaß dabei. Die Links dazu gibt es auf netzbasteln.de oder auf deradiowissen.de. Bis gleich. Deradiowissen. Eine Stunde Netz. So, da sind wir wieder. Hallo nochmal bei Eine Stunde Netz basteln. Heute aus dem Radiobüro in Berlin-Kreuzberg. Wir sind die Maker, DIY und Bastel-Sendung bei D-Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und meine besten beiden Gäste sind Julia Eismann. Darf ich dich heute Abend so nennen? Du musst. Und Nicolas Seemack. Eigentlich heißt du ja Jule Eichmann, aber heute ist das alles anders. Wir wollen heute nämlich Eis herstellen aus verschiedenen Zutaten. Man kann natürlich immer in die Diele schlendern und lässig ein Eis schlürfen, aber man kann es auch total lässig selber machen. Dazu ist das Netz voller Anleitungen, von denen haben wir euch auch ein paar verlinkt, wie auch Fotos von dieser Sendung, deradiowissen.de. Da findet ihr die Bilder. Und wir fangen jetzt mal an mit dem Kauf, den ich gestern bei eBay Kleinanzeigen in Berlin Gropiusstadt gemacht habe. Das ist so ein Plattenbauviertel und da gab es für 15 Euro eine Eismaschine. Gebraucht. Ice Cream Wonder, was steht da noch alles drauf? Mia ist die Marke, Qualität seit 1987. Preis-Leistungs-Sieger, die hat 15 Euro gekostet, kann man sich schon mal leisten. Aber gebraucht, ja. Genau, gebraucht. Also aber die sieht noch relativ, ja so die sieht so aus, als wäre sie noch nie benutzt worden. Ja, das ist hier der Motor. Stimmt. Dann ist hier in dieser Schachtel noch drin ein so ein komischer Quirl und ein Deckel. Das Wichtigste an der Eismaschine ist ja der Kühlbehälter und den habe ich schon ins Eisfach gelegt, dazu kommen wir gleich und deswegen, den holen wir da raus und ich wollte euch jetzt mal die Anleitung zeigen, weil wir ja verschiedene Arten von Eis herstellen wollen und ich würde sagen, wir fangen relativ traditionell an, oder? Also ja. Mit der Eismaschine machen wir erstmal was relativ Normales. Was vielleicht ist das mit Normalste? Vanille. Vanille, ja, aber das, hier stehen die Rezepte, ne? Reinigung und Aufbewahrung, Rezepte. Bei meiner Oma gab es damals immer Walnusseis aus der Eismaschine. Okay, das klingt auch gut. Ja. Aus vom Garten, die Walnüsse, ja, absolut, selbst geerntet. Ja. Oh, das war ein Haufen Arbeit, so ein Walnusseis. Hat mir als Kind ehrlich gesagt gar nicht geschmeckt. Also von mir aus lieber Erdbeer zum Beispiel. Erdbeer, genau. Es gibt hier verschiedene Rezepte. Vanilleeis, Erdbeer-Himbeereis, laktosefreies Eis, kalorienarmes Eis. Kalorienarmes Eis dann? Ja, das machen wir nicht. Ich habe auch sogar das Joghurt, das ich gekauft habe, extra das 10%ige genommen. Braucht also jetzt. Machen wir einfach erstmal ganz klassisches Erdbeereis, oder? Ja. Das ist also das so gut. Klassiker. 200 Gramm Erdbeeren, 60 Gramm Puderzucker, 250 Milliliter Naturjoghurt. Haben wir alles da, bis auf den Puderzucker, aber da hat mir die Supermarktverkäuferin gesagt, da kann man auch normalen Zucker nehmen und den dann nochmal ein bisschen mit dem Zauberstab, also mit dem Stabmixer, den haben wir hier auch. Der läuft sogar schon richtig der war jetzt mixen. Der ist gefährlich, ne, am genau. Bart. Naja, Eis kommt da ja auch immer wieder mal rein, wenn man Bart hat. So, das soll also Erdbeeren mixen und durch ein Sieb drücken, um Kerne zurückzubehalten, Puderzucker und Joghurt hinzufügen, verrühren, Mischung in den Gefrierbehälter gießen, Gefrierbehälter nicht mehr als zur Hälfte füllen. Und man kann, ein Tipp von denen noch, die Erdbeeren auch durch Himbeeren ersetzen. Das machen wir nicht. Also wir müssen also die Erdbeeren. Wusstet ihr eigentlich, dass Erdbeeren gar keine Erdbeeren sind? Du kannst sie mal Beeren sind. Schälen. Lass mich das mal machen. Genau. Ja, gut, dann mach. So, jetzt müssen die Erdbeeren natürlich erstmal geschnitten werden. So Viertel? Reicht das? Ja, ich glaube, die werden ja dann eh nochmal püriert. Die müssen nicht so. Ich habe dabei noch einen Trick im Netz bei der Recherche gefunden. Den wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Man nimmt einen Strohhalm. Ja. Und eine Erdbeere und dann kann man den Strohhalm durch die Erdbeere durchdrücken und wenn man Glück hat, erwischt man genau das Grüne und das hat das damit dann schon entkernt. Das ist ja wieder so ein sogenannter Lifehack. Eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Ja, das klappt. Man lernt immer wieder Sachen im Internet, die man nicht wirklich. Ja, doch, manchmal kann man sie brauchen. Da hängt dann so eine Brust dran am Ende. Guck mal. Das sieht super aus. Ja. Nee, aber dann müsste man sie jetzt so einfrieren, finde ich, am Strohhalm zum Abschlecken. Aber eine Arbeitserleichterung sehe ich da jetzt gerade noch nicht. Guck mal, hier ist schon entkernt. Mhm. Judy. Toll geworden. So, die werden jetzt natürlich hier in so einen Becher reingegeben. Das sind jetzt 300 Gramm, also müssen wir noch ein bisschen was rausnehmen und vorher schon essen. Mhm. Warum? Weil ich habe immer wieder gelesen, dass man diese Eismaschine nicht überfrachten sollte. Ah ja. Okay. Das ist ganz wichtig. Mhm. So, dann, was kommt noch dazu? Zucker? Reichlich, denke ich mal. Jetzt wäre hier natürlich noch eine Variante. Wir können jetzt hier auch mit Agavensirup, da habe ich auch ein Rezept dafür gelesen, Erdbeer-Agave oder auch mit Stevia süßen. Ich finde ja, da geraten wir jetzt schon wieder in diese. Erdbeerzucker ist ein gutes Eis. Erdbeerzucker findest du ein gutes Eis. Erdbeerzucker. Ja, aber schau mal, ich habe hier ein veganes Erdbeer-Agaven-Eis. Das wäre doch schon auch echt gut hier. Das ist so ein Wiener Küchenblock. Wir fangen mit den Klassikern an. Genau. Sonst zuckerfreies Erdbeer-veganes Agaven-Eis. Wir können ja nachher noch ein bisschen mehr ausprobieren. Was wir jetzt auch nicht dazu haben, ist Guarkernmehl. Also machen wir es ganz konservativ, mit einfach richtig fiesem Raffineriezucker, feine Körnung. Also ein ganz einfaches Rezept, wie man es sich nicht einfacher ausdenken könnte. Ja, also Erdbeerzucker und dann Milch, ne? Das war's, oder wie? Joghurt, glaube ich sogar. Gib mir doch mal das Rezept. Genau, du kannst das Rezept hier lesen. Ich kontrolliere, was ihr da tut. Schütten wir den Zucker rein. Also ich glaube, so ein Viertel Zucker ist in jedem normalen Eis auch sowieso drin. Viertel Tüte Zucker. Das ist echt brutal, aber so läuft es halt eben. Also 250 Gramm wäre das dann. So, jetzt hier noch einen Löffel, das Joghurt hinzugeben. 250 Milliliter Naturjoghurt steht im Rezept. Mhm. Da steht aber das ist ungefähr die Hälfte von Zucker. Immer rein. Das ist die Hälfte von diesem Glas. Das waren nicht mehr als 60 Gramm, was wir da reingemacht haben. Ja. Vielleicht erstmal pürieren, wie das Rezept es will, oder wollt ihr richtig steil gehen? Nach dem Rezept gehen ist ja wie nach Anleitung gehen. Wir pürieren das alles. Soll ich jetzt reinkippen hier? Achso, wir sollen es zuerst pürieren und dann. Erdbeeren pürieren. Okay, ja gut. Ja, dann. Soll ich mal? Ja. Okay. So, während hier so schön püriert wird, kann ich euch ja noch fragen. Jule, was ist wirklich jetzt außer dem Walnusseis von deiner Oma dein Lieblingseis? Das ist jetzt echt ein bisschen uncool, aber ein Fertigeis. Ich mag wahnsinnig gerne das Split. Split Kuyamara. Wo man sich immer fragt, warum eigentlich Kuyamara? Genau. Ich habe es heute rausgefunden. Die haben den Namen richtig geschützt von diesem Eis, aber dazu kommen wir später. Und dann erklären wir auch noch, warum dieses Eis Impulseis heißt. Und das sieht Nikolas, so schön aus, was ihr da macht. Wie ist dein Quellfortschritt gelaufen? Fantastisch, ist fertig. Ging ganz schnell. Die Erdbeeren haben gut Wasser abgegeben. Kurzer Einwurf, wer es so richtig ordentlich machen möchte, wie zu Großmutters Zeiten, drückt das Ganze jetzt durch ein Sieb. Wir nicht. Wegen den Kernen? Nee, wir sind ja auch so kernige Typen. Wir machen das mit den Kernen. So, jetzt ungefähr das halbe Joghurt da rein. Ja, es kommt einfach rein. So, noch ein bisschen Minze. Naturnah, absolut. Ich muss das mal ablegen hier. Oder Basilikum. Und jetzt nochmal pürieren. Ja, bestimmt. Nein, rühren, ne? Puderzucker und Joghurt hinzufügen. Gut, den Puderzucker mal. Verrühren, Mischung in den Gefrierbehälter gießen. Dann mache ich die Minze klar, gut? Du machst die Minze klar und wir machen so lange nochmal Musik. Das ist eine Stunde Netzbasteln, die 32. Ausgabe am Mittwochabend bei die Radio Wissen. Und wir machen heute Eis. Wir fangen an mit dem ganz traditionellen. Hört ihr es vielleicht schon, wie es klingt, wenn man es umrührt? Erdbeereis mit richtig fettigem Joghurt in der Eismaschine. Aber wir wollen auch noch verschiedene Arten machen von Eis am Stiel. Bis gleich. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Noch dreht sie leer, unsere Eismaschine, unser 15 Euro Mia-Gebrauchtmodell, das ich gestern in Berlin-Gropiusstadt gekauft habe, über eBay Kleinanzeigen machen wir nochmal aus, das Ding. Und das ist, wie gesagt, unsere schöne Eismischung. Jule, du hast jetzt noch Minze reingemacht. Ja, ich finde es immer hübsch, wenn was im Eis schwimmt. Ja. Man nachher frei schlecken kann. Genau, das finde ich auch gut. Und das Ganze muss jetzt einfach da reingegeben werden. Man sollte darauf achten, dass die Eisschale eben nur halb gefüllt ist, maximal. Also dieser halb, Behälter, maximal wie würdest halb. Du den beschreiben? Der sieht ein bisschen aus, als wäre er aus Star Trek, ehrlich gesagt. Der ist so ein Silberfarben und drumherum ist halt so ein gefrorener Behälter, oder wie soll ich das verstehen? Also dieser Behälter, der ist eigentlich außen in dieser dicken Wand gefüllt mit einer Flüssigkeit und die ist eben über Nacht heute gefroren. Man sollte da minus 18 Grad ansetzen. Wir können das Ganze auch mal messen mit dem Laserthermometer. Minus 13,5 Grad. Ja, jetzt so. Wird Star Trek. Und aber innen, das Eis hat noch 14 Grad und das Ganze wird jetzt eben gerührt. Angeblich das könnte da das schon nach 20 Minuten fertig sein. Jetzt wird die Maschine aufgesetzt. Und in die Sprecherkabine des Radios. Und die rührt jetzt. So. gucken wir erstmal nochmal rein. Da dreht sich jetzt eben so ein Rührquirl. Und angeblich sollte das Ganze nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, also das schaffen wir jetzt noch heute Abend, fertig sein. So, wir stellen es aber jetzt mal in die Sprecherkabine, dass dieses Ding nicht so viel Lärm macht. Und jetzt ist natürlich nicht in jedem Haushalt so eine Eismaschine am Start. Und deswegen gibt es im Netz auch einige Tricks dazu, wie man Eis machen kann ohne Eismaschine. Und der Trick, der mir da am besten gefallen hat, der geht mit Plastikbeuteln. Dazu kommen wir gleich. Aber jetzt sind wir an dem Punkt angelangt. Jetzt haben wir ja hier dieses traditionelle Eis, was da vor sich hin rührt. Jetzt kann jeder von uns ein eigenes Eis machen. Hier sind eure Eismischbehälter. Ja, vielen Dank. Was ist denn die Eisdiele eures Vertrauens? Und gibt es da auch so eher konservative Eissorten oder auch was Das ist ja schwer Besonderes? Zu finden heutzutage. Ja. Eisdielen, die wirklich klassisches Eis verkaufen. Ja. Vor lauter Kumpir, Kefir, weiß man ja gar nicht mehr, wohin mit sich. Ja. Tatsächlich mag ich trotzdem in Berlin Vanille und Marille sehr gerne. Nochmal deine Frage. Eisladen, okay. Wobei, die sind schon so ein Grenzfall, ne? Die tendieren auch zu so irgendwie Löwenzahneis oder sowas. Dafür schmeckt wenigstens alles. Ja. Und ich glaube auch, wenn ich seit 20 Jahren nicht da war, ist immer noch die liebste Eisdiele meines Lebens Eishöft in Hamburg-Schnellsen. Und ich sage jetzt in Frankfurt, Eiscafé Christina ist unfassbar. Bei einer Stunde Netzbasteln machen wir heute Eis und wir haben gerade schon in unserer Nebenfabrikationsanlage die Eismaschine laufen. Da gibt es ganz klassisches Erdbeereis mit bisschen Minze drin. Ganz schön langweilig eigentlich. Im Gegensatz zu solchen Sachen wie Zuckerwurz, knollige Platterbse oder Süßkartoffel Kardamom. Das klingt ja fantastisch. Ich habe ja heute mit euch ein Ratespiel auch vor. Ihr müsst immer wieder mal zwischendrin raten. Ich werfe euch so Eissorten in den Raum und ihr müsst sagen, gibt's das oder habe ich mir das ausgedacht? Knollige Platterbse gibt's nicht. Nee, das war tatsächlich eine Erfindung. Zuckerwurz, knollige Platterbse ist aus dem SZ-Magazin zitiert. Gibt's ein Eis lila Süßkartoffel? Klar. Ja. Ja, richtig, okay. Was machst du denn da? Darf ich mal schon mal püriere ruhig. Jule püriert schon mal die Marshmallows und die Kuchen. Willst du da ein bisschen Joghurt oder Milch dazu? Ich halte mal die Dose fest. Nicht erst pürieren, ihr meint nicht. So. Uiui, da brauchen wir einen Augenschutz. Das sind sehr alte Kekse. Also dein Eis heißt... Jetzt in Deckung gehen. Marshmallow, wenn man mit Jule Marshmallow-Joghurt Eis macht. Weil das ist jetzt echt... Ich bin etwas gesprenkelt. Das reicht dann auch, ne? Ja, das ist schön. Und nochmal auf den Teppich. Fantastisch. Eine Sifferei. Also deine Eissorte jetzt nochmal hier beim Umrühren, das ist Cookie. Ja. Marshmallow mit Joghurt. Aha. Jetzt, was, wie willst du jetzt noch diesen Fruchtanteil dazu erweitern? Nö, das meine ich. Das ist ein klassisches. Vielleicht ihr einfach den Zauberstab auch nicht mehr geben jetzt. Das. Muss da nicht ein gewisser Anteil an Fett auch drin sein in so einem Speiseeis? Dass das ja schon, ja klar. Deswegen haben wir hier jede Menge Schlagsahne. Die sollte auf jeden Fall noch mit dazu. Nicht nur Joghurt, sondern Schlagsahne. Nimm gleich eine ganze Packung. Verständlich. Ich glaub, wir machen jetzt eher so eine cremige Nummer. Ja. Nochmal mit viel Sahne. Ja, dann mache ich einfach... Weil jeder Eismann hat eigentlich auch immer so seine Sahne-Milch-Konsistenz, mit der das Ganze vorbereitet wird. Was haben wir denn noch für ein Milch-Eis? Was können wir denn nehmen? So, Sahne, Banane. Kommt bei mir rein. Sanddorn. Boah, ja gut. Obwohl das auch für Milcheis nicht so ideal ist. Ne? Es darf ja keine Säure rein, sonst gerinnt ja die Milch wahrscheinlich. Ja. Stimmt, ist ja egal, wir machen ja keine Milch rein. Ich würde vielleicht dir doch empfehlen, zurückzukehren zu deinem Hanf. Kiffeis. Hanfsamen kommen bei dir noch rein. Und eine halbe Banane sehe ich da noch, auch die hat Moritz sich schon. Ja, also ich meine, Problem ist ja, wenn man zu viele Hanfsamen hier reingibt, dann könnte die Sendung am Ende noch... ein bisschen das ist, glaube ich, werden. Nur Nutzhanf. Das hat auf jeden Fall ein Freund aus den Niederlanden mitgebracht. Nutzhanf, das ist gut. So, ich schneide hier die Habanero-Chili, mache die zu der Bananenmischung dazu. Ich glaube ja, ein wichtiger Faktor bei den Eissorten ist gar nicht immer nur, wie es schmeckt, sondern auch, wie es heißt. Also Sahne, Banane, Habanero, das klingt, finde ich, so vom Namen auf jeden Fall gut. Ich glaube, es braucht immer ein zweisilbiges und ein dreisilbiges Wort. Oh? Sahne, Habanero. So richtig, Habanero. Wie in der Schule? Habanero. Es ist ja ein relativ unspektakuläres Eis. Aus jetzt, dem amerikanischen Raum sind ja diese Eissorten mit sehr großen Stücken zu uns rüber geschwappt. So eins kreiere ich hier gerade. Genau. Ja. Plastic Bag so Ice Cream heißt dieses Rezept. Ja, was? Homemade Ice Cream in a Bag. Der Trick ist ja jetzt, dass wir dieses Eis vielleicht gleich essen können. This is a great recipe for kids that demonstrates a simple chemical reaction. Da geht es um eine einfache chemische Reaktion. Vanilla extract, salt, sprinkles if you wish, a measuring bowl, measuring cups, an ice cube tray, a large freezer bag, a small plastic bag. Also die zeigt hier verschiedene Plastiktüten und eben so Vanilleextrakt und verschiedenen Inhalt, der in dieses Eis reinkommen soll. Die Plastikbecher habe ich, Säcke habe ich euch auch mitgebracht. Man braucht einen großen und einen kleinen. Okay. Die gebe ich euch mal. Hier ist ein großer Nikolas. Das ist so ein Zipperbag, den man oben zumachen kann, und noch ein kleiner dazu. Und jetzt muss als erstes in den kleinen das Eis rein. Wir gucken uns jetzt nochmal an, wie bei der Dame hier die Mischung ist. Das ist auch ziemlich flüssig, also man muss sich da nicht zurückhalten, das Ganze zu sehr verdicken. Das funktioniert. So, als erstes wird in den kleineren Beutel das Eis reingeschüttet, reingemengt. Also die Mischung, die wir gerade gemacht haben. Die Mischung, die wir gemacht haben. Sahne, Banane, Habanero, Minze zum Beispiel. Was habt ihr nochmal? Marshmallow, Tough Cookie Dough. Wahrscheinlich will man das Ganze auch noch... reichlich Zucker. Genau, Zucker ist wichtig noch dazu. Ach so, das habe ich auch noch nicht. So. Also ich habe ja Hanf, Banane. Jetzt geht's. Hanf, Banane. Es kommt einem so karibisch vor, auf jeden Fall. Das ist Sportlernahrung. Ich höre auch schon die Steel Drums. So, dann wird das Ganze reingefüllt in diesen kleinen Plastikbeutel und dann da reingekippt. Kann mir das jemand aufhalten? Das wird jetzt eine Sifferei. Oben den Reißverschluss davon zu, und das sollte, hat sie auch gerade gesagt, möglichst wenig Luft drinnen bleiben. So. Und jetzt ist das Ganze hier drin, jetzt kann man noch weiter die Banane zerdrücken. Oh, das sieht auch. Das sieht lecker aus. Und man hat jetzt hier so eine milchige Flüssigkeit. Mit Granulat. Ist egal. Schön. So, wir werden jetzt gleich mit einer chemischen Reaktion hier bei D-Radio Wissen ausprobieren, ob dieses Eis ganz schnell kalt wird. Das gleich bei Eine Stunde Netzbasteln. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Während hier bei Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend der Sendung, die ihr gerade hört und zu der ich, Moritz Metz, euch herzlich begrüße, genauso wie die beiden Gäste, Julia Eismann und Nikolas Seemark, während in unserem Nachbarzimmer die Eismaschine läuft, Nikolas, kannst du mal nachgehen? Das sieht gut aus. Weil wir heute Eis machen. Sieht schön aus schon. Sieht schön aus, das Eis sollte noch ein bisschen weiter gerührt und gekühlt werden. Feste Konsistenz. Solange werden wir unsere eigenen Eiskreationen jetzt auch noch mit einem chemischen Trick ganz schnell auch noch in Eis umwandeln. Und das geht so. Jetzt haben wir ja schon in diesen kleinen Plastiktüten Sahne, Banane, Habanero, Hanf. Hanfbanane, ja. Hanfbanane, der karibische Mix. Und Jule hat die Marshmallow und ganz frische Kekse. Und jetzt braucht man dazu, laut diesem YouTube-Rezept, was ich da aufgestöbert habe und was ihr auch auf netzbasteln.de oder auf deradiowissen.de verlinkt findet. Taking a large freezer bag, fill it with 4 cups of ice. Und da soll man jetzt ungefähr 4 Tassen Eis reinfüllen in diesen großen Beutel. Das sind ja immer so Mengenangaben. Hier ist euer großer US. 4 Tassen. Das ist doch. Ja, ich brauche jetzt so einen Pickel. Schmeiß dann, hau ich es auf den Tisch. Okay. Das ist nämlich der Trick, wie man das Ganze machen kann ohne Eismaschine. 4 Tassen. Schön zerschlagen, ohne dass es allzu sehr lärmt. Dafür braucht man einen Teak-Schreibtisch. Oh, jetzt ist er geplatzt. Jetzt ist er geplatzt. Okay, da muss man die mit Klebeband fixieren. Komm. Klebeband. Richten. Ja. Das muss nicht hygienisch sein an der Stelle. Man sollte ja eigentlich bei Eisherstellungen, das habe ich jetzt auch oft gelesen in verschiedenen Tutorials, immer sehr hygienisch sein. Aber hier an der Stelle ist es nicht allzu wichtig. Klebeband gibt es da hinten im Regal. So, jetzt werden in diese eisgefüllten größeren Zipperbags, die kleinen Zipperbags mit unserer Eismischung reingegeben. Und da drin vermischt. Und jetzt kommt der richtige Trick. Den spiele ich auch erstmal kurz aus dem YouTube-Video vor. Next, add a generous amount of salt. Salz. Großzügig viel Salz dazu. Warum? Why add salt? In order for the ice cream to freeze, it has to lose heat, which is energy. So what can take away this energy? That's the ice, sprinkled with salt. When you add salt to ice, it lowers the freezing point. So even more energy has to be absorbed from the environment in order for the ice to melt. So, und jetzt muss man eben hier Salz reinkippen in diese Tüte außenrum, weil nämlich das Salz den Gefrierpunkt niedriger setzt, so wie ich das verstanden habe. Und deswegen wird das Eis noch viel schneller kalt. Vielleicht wollt ihr gar nicht so viel Eis nehmen, wie ich jetzt hier habe, sondern ein bisschen weniger. Ich weiß nicht genau, was der beste Trick ist. Das ist ein riesiger Brocken, den kriege ich in genau. Den Salz. Und jetzt wird das... Ah! Oh, Beispiel. Jetzt ist der Sack leider aufgeplatzt. Ich muss das Ganze schnell wieder zurückpacken. Diese Mischung mit Salz und Eis und dem Speiseeis da drinnen wird jetzt auf jeden Fall gut geschüttelt. Weil nämlich dann das Eis seine Kälte sehr gut an das innere Eis, das wir danach dann essen wollen, abgeben kann. Das ist der Trick aus diesem YouTube-Video. Das innere Eis. Und es ist wirklich total einfach, wenn man keine Eismaschine hat. So kann man dann eben auch Eis herstellen, oder? Die Eismaschine. Zeig mir dein inneres Eis. Ich habe das Gefühl, es wird schon ein bisschen fester und zäher, aber noch nicht so richtig fest. Aua, und vor allem meine Hände frieren gleich richtig ab. Ja, es ist kalt geworden. Ich habe auch das Gefühl, ne? Es wird richtig kalt. Ja. Könnte man mit dem Laserthermometer die Temperatur meiner Hände messen. 22, 23 Grad. Das ist im Vergleich zum Oberarm ein Unterschied von 7 Grad. Also meinst du? Exitus. Ich würde mir auch einen. Und tatsächlich, wenn ich hier reinleuchte auf das Eis, dann gibt es da drin eine Temperatur von minus 9, minus 6 Grad. Also dieser Trick funktioniert. Die Kälte wird erhöht. Es wird noch kälter durch das Eis und das Salz. Sämig ist das jetzt gerade. Das Ganze wird dann auf jeden Fall sämig. Kannst du mich mal hier anlasern? Ja. Wie sieht's aus in meinem So, bei dir, oh, nur 11 Grad Oberflächentemperatur. Sag mal was hier. Hier minus 17 Grad. Das ist die richtige chemische Reaktion, die man braucht, um Eis herzustellen. Vielleicht kann das Ganze auch einfach ruhen und auf diese Weise dann Schock gefrieren. Schock. Ja, wir lassen das einfach jetzt mal kurz so. Dann wird es vielleicht schön kalt und gucken nochmal derweil zu unserer Eismaschine. Ja, ich kletter mal in die. Weil ich glaube, das Rezept ist jetzt Kapsel. Schon langsam fertig. 20 oh ja, das Minuten. Das sieht sehr gut aus. Soll ich schon unser mal. Unser Erdbeereis. Das sieht sehr lecker aus. Da werden wir mal probieren. Hat jeder einen Löffel, Kinder? Mhm. Moment. Yes. Das sind, wie gesagt, Nicolas Semak und Julia Eickmann, zwei Radiojournalisten und Eisexperten. Die kühlt jetzt nicht weiter. Die Kälte, die da drin ist, kommt aus der Tiefkühltruhe von heute Nacht. Genau, das ist keine Kompressoreismaschine, die dann eben nochmal eine Kälte mitbringt oder erzeugt, sondern das ist einfach nur, was an Kälte da schon in diesen Behälter reingegeben wurde. Man muss das Ganze ein Stück drehen. So, und dann kann man den Deckel abnehmen. Und es sieht fantastisch aus da drin. Sehr gut. Und so, dann habe ich euch jetzt ein paar Becher. Ich bin froh, dass wir uns für den Klassiker entschieden haben. Erdbeer, Zucker, Minze. Ah, das hat auch die richtige Konsistenz. Jule, komm hier. Was ja auch so ein Eisklassiker ist, ist Pistazie, habe ich gehört. Ja, finde ich toll. Und da gibt es auch ein Geheimnis dazu. Soll ich ja, bitte. Und zwar, jede Eisdiele, die Pistazie führt, macht das eigentlich nur, weil sie muss. Sie verdient nämlich kein Geld damit, weil das die Herstellung so teuer ist. Und wenn du also Pistazie bestellst, machst du dir keine Freunde unter Eismachern. Nur mal so. Naja, andererseits können sie auch froh sein, dass du es dann weg isst. Und ich habe gehört, man kann an Pistazieneis sehr gut erkennen, ob die Eismacher sich auf ihr Handwerk verstehen. Ah, verstehe. Bei uns erkennt man das jetzt an unserem Erdbeereis, was wir hier machen. Also ich bin überrascht tatsächlich von der Konsistenz. Das ging schnell. Es ist jetzt wirklich perfekt. Perfektes? Softeis. Frisch, fruchtig. Ja. Aus der Region. Ich würde auch sagen, es ist fruchtiger als das, was ich aus der Eisdiele kenne. Ich glaube, wir haben überproportional viele echte Früchte drin. Ja, ich habe gelesen, dass Fruchteis in Deutschland 20% Frucht enthalten muss. Mhm. Mehr nicht. Ausnahme Zitruseis, da müssen es nur 10% sein. Und das ist ja echt wahnsinnig wenig. Da zählt der Stiel wahrscheinlich auch dazu, der Pflanze. Der hölzerne Fruchtstiel, genau. Strunk. Zu Eis am Stiel kommen wir auch gleich. Vorher wollen wir aber noch probieren, was aus unserem Salz-Eis-Bag-Experiment geworden ist. Das raschelt hier und ich glaube, das friert hier mit minus 17 Grad auch ganz gut dahin. Man kann also auch Eis machen, was lecker ist, ohne Eismaschine. Dazu aber gleich bei einer Stunde Netz basteln. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Ha. Hättest du das mal erwähnt, Moritz? Verdammt nochmal. Tut mir wirklich leid. Das ist eine Stunde Netz basteln, die Ausgabe 32. Und wir machen heute verschiedenste Sorten Eis. Das eine, das Erdbeereis hier. Das schmeckt sehr gut. Schmeckt allen dreien. Also Julia Eickmann, Eismann. Hat schon aufgegessen. Und Nicolas Semak, beides Radiojournalisten, hier auch aus dem Radiobüro, von wo wir senden, bei die Radio Wissen. Und allen schmeckt es sehr gut, das Erdbeereis, was wir gemacht haben, aber es war ja nicht das Einzige. Ihr habt gerade aufgeschrien, als es hier um die Sache ging mit dem Plastikbeutel. Also Jules Finger sehen schon ein bisschen aus wie Reinhold Messners Zehen. Ich habe gleich zweimal aufgeschrien. Einmal, als ich den Eisbeutel in die Hand nahm, weil es wahnsinnig kalt geworden ist tatsächlich. Und das zweite Mal, als ich hörte, dass die Dame im YouTube-Video empfohlen hat, Winterhandschuhe für diesen Pate des Eismachens zu tragen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch unsere dritte Eissorte machen und zwar Eis am Stiel. Wie klingt das? Mit Stil. Mit Stil natürlich alles hier. Die verschiedenen Eissorten. Und ich bin rosa. Sagen, du bist rosa, okay. Ja. Da haben wir eben diese kleinen Formen, die man füllen kann. Das ist auch so beliebt bei Kindern schon immer gewesen. Und da kann man Eis reinstecken, eher so Wassereis. Und damit dann einfach in der Tiefkühltruhe bis zum nächsten Tag auch super gutes Eis zaubern. Da würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal verschiedene eher flüssige Angelegenheiten. Bier. Du willst hier Radler, alkoholfrei. Ja, ja, ich habe alkoholfreien Radler genommen, weil dann der Gefrierpunkt wiederum anders ist, sodass man dann, dass es dann auch wirklich gefriert. Julia, auf was hast du Lust? Die Minze lacht mich natürlich schon wieder an. Vielleicht mische ich die mal mit einem Fruchtsaft. Sanddornminze? Was würdet ihr denn sagen? Klingt ist ein bisschen zu gesund, ehrlich gesagt. Aber wenn ich jetzt Orangensaft nehme, ist das dann nicht dieser Wassereiseffekt, dass ich dann aus meinem Wassereis den Saft raussauge und nur noch so ein langweiliges, geschmackloses Eis am Ende so beim Stangeneis früher. Was man für 10 Cent im Kiosk kaufen konnte. Ja. Probieren wir einfach super. Mal aus. Das war so eklig. Wir haben auf jeden Fall hier 18 verschiedene Eisfächer, die sind alle relativ klein. Ich finde, also zwei mache ich mal mit Joghurt, Rote Beete. Okay, das nehme ich schon mal nicht. Stevia. Ich nehme Radler und kipp da dann noch ein bisschen Wurst rein. Und ich gebe euch nebenbei Tipps, weil ich sowas tatsächlich zu Hause auch sehr häufig mache. Wer sich solche Eis am Stielform kaufen möchte, sollte vorher mal überlegen, wie groß sein Eisfach ist. Meine haben nämlich prompt nicht reingepasst, weil die tatsächlich mit Stiel zusammen dann eine gewisse Höhe erreichen. Ach so. Und für das kleine Eisfach, was man gemeinhin oben im Kühlschrank hat, wenn man da auch noch so eine Eiskruste drin hat, okay, stimmt. Viele von euch kennen, passt das oft gar nicht. Probieren wir das. Zeige ich nicht. Probieren einfach. Und sieht aus wie getrocknetes Pfefferminzblatt. Getrocknete Blätter. Und nur mit so einem kleinen Knusperpelz. Wie schmeckt das? Kommt viel Zucker. Erstmal mehr. Das ist ganz ohne Zucker, das ist Stevia, das ist pure Stevia. Das sind diese grünen Blätter, die sind eigentlich in Deutschland gar nicht erlaubt, die habe ich aus Marokko mitgebracht. Da werden die überall angepflanzt von so Frauenkooperativen. Warum sind die nicht erlaubt? Ich weiß auch nicht, weil die Lebensmittelzuckerindustrie vielleicht was dagegen hat oder weil die Gesundheitssache davon noch nicht nachgewiesen ist. Finde ich gut. Auf jeden Fall kommt jetzt hier so gut Stevia-Geblätter in die Rote Beete rein. So, Rote Beete Stevia-Eis. Was könnte ich denn noch, gib mir noch mal ein paar Zutaten hier. So eine Bionade oder was das da ist. Oder eine Mate. Bio-Limonade meine ich natürlich. Willst du einen Bio-Nadler machen? Ja genau, ich mache einen Bio-Nadler. Bio-Madler vielleicht auch mit Bio, mit Mate. Bio-Nadler ist gut. Ich mache da mal das Magic. Ein bisschen Wurst dann auch rein, ne? Ein bisschen Bosch. Genau. Zwei machen wir auch mit Wiener Wurst. Oh. Wurst am Stiel. Vielleicht solltest du es noch Wurst am Stiel. Ihr könnt auf jeden Fall hier diese kleinen Holzstäbchen verwenden. Noch ein Tipp aus dem Hause Eismann. Diese Holzstäbchen kann man auch ganz gut in der Apotheke kaufen. Holzspatel, um sich in den Mund zu schauen gegenseitig. Ja, ich habe mich schon 100 gefragt. 100 Stück, 2 Euro oder so. Ach so, hier für, um Angina festzustellen oder so. Ja, oder um Eis zu machen. Also wir machen jetzt währenddessen auch noch besonders gut, finde ich. Sand und Bratwurst, wie wär's? Ja, oder Magic-Gum-Wurst. Ich habe Angst, wenn ich die Bio-Zisch-Mate in den Magic-Gum schütte, dass ich gleich was explodiert. Das ist so ein Mentos-Effekt. Magic-Gum ist, wie gesagt, dieses Zeug, was im Mund so prickelt. Das ist so ein Mentos-Cola-Effekt. Weißt du, was passiert? Ja. Dann fliegt alles in die Luft. Darf ich das machen? Ja, probier's mal aus. Warte mal, ich mache hier das Mikrofon an, bitte. Ja, bam. Oh. Es steigt. Es schäumt so ein bisschen, wenn man die Mate-Limonade mit dem Kaugummi-Zeug vermischt. Du könntest da noch ein bisschen mehr reinmachen, weil jetzt sich der Behälter gar nicht so richtig füllt. Ja, ich sehe nur schwarz für mein Eis später, dass das auch noch einen Knalleffekt hat. Das ist ein bisschen wie Chemiebaukasten als Kind hier. Die Netzrezepte, die dazu entstehen, sind dann auch eher so Rote-Bete-Eis oder Moskau-Mule am Stiel. Da kann man dann eben auch mit Alkohol arbeiten, wobei dann der Gefrierpunkt schwieriger zu erreichen ist, glaube ich. Worüber wir ja auch noch reden wollten, Impulseis. Also Impulseis, all das ganze Eis, was man an der Tankstelle kaufen kann. Was man fehlt kann euch da? Ich kann zusammenfassen, dass das hier kein Impulseis ist. Weil also impulsiv habe ich da eher eine ablehnende Haltung. Explosiv würde ich sagen. Ja, das stimmt. Oh, es explodiert. So, jetzt alle Formen müssen gefüllt sein. Alle 16 verschiedenen Formen müssen gefüllt sein. Sonst wird das alles nichts. Also das, was der Moritz hier macht, ist ganz, ganz hübsch. Joghurt mit Rote Beete ergibt das sieht einen, wirklich, einen das schönen Effekt. Das ist fast schon ein Impulseis. Und man kann auch sagen, dass die Holzstiele eindeutig nochmal einen Tick besser aussehen. Ach komm. Dann hat man auch mehr Platz. Ist doch Quatsch. Die halten natürlich im Joghurt-Eis auch besser. Wäre das jetzt ganz flüssig, würden sie umfallen. Ich finde aber, dass das Joghurt und Rote Beete ein falsches Versprechen. Also man denkt nämlich dann, es wäre irgendwie Kirsch oder Sauerkirsch sowas. Und dann ist es doch nur Rote Beete. Aber es fühlt sich halt dann total gesund und auch vegan an, wenn man das probiert. Aber die Freude Der vegane Joghurt hier. Jule, du machst jetzt hier mal so das klassische Orangeneis. Ja, das ist gut. Mit Minze dazu, orange Minze. Das habe ich schon, aber ich mache hier nochmal zwei Folgen Minzeis, ne? Minze ist immer gut. Sind wir fertig mit allen Eisen? Also ich habe jetzt hier noch ein bisschen Ingwer in das Sanddorn-Stevia rein. Sanddorn, Stevia, Ingwer. Könnte es doch richtig hier in der Gentry-Hipster-Eisdiele geben, oder? Der Gentry-Hipster-Eisdiele, ja, genau. So könnten wir auch nennen, unsere kommende Eisdiele. Die wird dann auch so heißen. Eisdielen sind genau. So ein bisschen wie Friseurnamen, oder? Also ja, ihr wisst schon, was ich meine, Friseurgeschäfte. Der Eisdealer. Deswegen finde ich es schön, wenn eins einfach Venezia heißt oder so. Genau, das ist angenehm. Ja. Jetzt wollte ich euch aber noch fragen, welche Sorten es alles gibt. Da haben wir dieses Spiel Caramel Fleur du Sel. Gibt's, weiß ich auch wo. Okay, ja. Eismanufaktur. Erdnussmelone? Nee. Das musst du auflösen. Gibt's nicht. Avocado, Ananas? Ja. Nee, habe ich mir ausgedacht. Das ist nicht schlecht. Wie gesagt, hier so eine Alliteration drin mit diesen beiden A's. Ach, das war der Trick. Dann Vanilleziege. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mit Ziegenmilch, das ist ja auch noch, da kann man auch noch ganz gute Sachen experimentieren. Gibt es tatsächlich. Rucola-Walnuss? Ja. Würde man denken, gibt es aber nicht, habe ich mir ausgedacht. Da fehlt dann wieder ein bisschen so das fruchtig-süße daran, oder? Könnte man auch Pesto-Eis nennen. Jetzt ist hier noch die Frage, Nikolas, was machen wir noch um dieses Wiener Würstchen rum? Senf haben wir nicht da, vielleicht einfach Radler. Mhm. Ja, das passt. Radlerwurst, das passt. Dann sind wir dabei wenigstens ehrlich. So, machen wir Bier rein, Radler. Was kommt denn daraus? Das geht vielleicht ganz über. Hast das du das Stevia reingetan? Und jetzt noch die Wurst rein. Genau, ein bisschen Stevia zur Süßung. Süße Wurst. Jetzt kommt die Wurst da rein. So. Das ist lecker. Ein Bild für Götter hier. Ja, also ich hoffe sehr, dass Moritz Metz keine Eisdiele aufmacht. Dafür haben wir heute bei einer Stunde Netzbasteln ganz unterschiedliche Eissorten gemacht. Nochmal rekapituliert, was haben wir jetzt hier alles? In unseren 16 verschiedenen Eissorten. Es gibt gleich zweimal Rote Beete Joghurt, Jule. Einmal mit Stevia gesüßt und einmal eher mit? Mit Pfefferminz und mit Magic Gum. Dann einmal Orange Minze. Minze gibt es in verschiedenen Variationen, auch mit Mate Limonade zum Beispiel. Mate-Eis für die digitale Bohème, damit sie auch nachts noch arbeiten kann. Ist, glaube ich, auch optisch sehr, sehr hübsch. Es sieht eigentlich aus wie so ein Cocktail gefroren. Kleine Bläschen echt drin. Echt nicht schlecht, so. Genau. Dann haben wir einmal Sanddorn, Stevia, Ingwer. Mhm. Und die Süße sollte, glaube ich, schon ganz gut durchkommen durch die Stevia. Vielleicht das könnte das man sich echt vorstellen. Mich wundert, dass es bisher kaum Biereis gibt. Bei uns gibt es ja ausreichend. Gibt's, genau. Also ich habe drei verschiedene Biereis gemacht. Eins mit Marshmallows, ein Bio-Nadler und ein reines Biereis. Okay, also ein echtes Radlereis. Rucola hätte mir dazu noch ganz gut gefallen. Und dann natürlich am Ende noch hier unsere unser Wiener Biereis. Auch am Stiel. Das hat hier alles sowieso sehr viel Stiel. Ich würde sagen, damit jetzt ab in die Tiefkühltruhe und dann holen wir gleich das andere Eis raus, was wir vorher gemacht haben, was vielleicht jetzt mit diesem Eistrick doch noch schön kalt geworden ist. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eis, Eis, Baby, das ist eine Stunde Netzbasteln, die Eisausgabe und wir machen verschiedenste Sorten von Eis. Die einen haben wir gerade wassereismäßig ins Eisfach gepackt und da drin war dann noch unser Salzexperiment. Also nicht, dass wir jetzt salziges Eis gemacht haben, haben wir zwar auch, aber eher eben, dass wir mit Eis und Salz minus 17 Grad Temperatur hingekriegt haben und eben diese Plastikbeutel jetzt mit unseren Eiswundern wieder öffnen können. Die haben wir jetzt auf Tellern. Wie schaut's aus bei euch, Kinder? Also bei mir ist es noch halbflüssig, aber es sind ein paar feste Bestandteile vorhanden, die werde ich jetzt mal probieren. Ja. Bei mir hier bei dieser Tüte, es war eher schon schwierig, das Ganze auseinanderzuhalten. Ich hatte, glaube ich, Banane, Sahne, Habanero. Es ist so, dass man tatsächlich so richtig Stücke rausnehmen kann. Boah, es ist nur ein bisschen viel Salz in die Beutel gekommen. Mm. Der Zipper war zu, aber anscheinend war es ein bisschen undicht. Ich würde es nicht empfehlen. Greift dir mal was raus oder nimm dir was raus? Ich würde dir was rübergeben von Marshmallow-Keks. Ich bin auch ganz zufrieden, sowohl von der Konsistenz als auch vom Geschmack. Echt? Es gibt noch frische Löffel. Ich muss hier mal ein Stückchen nehmen. Ich würde vielleicht kein rohes Ei Marshmallow-Keks reintun ist super, und das wochenlang liegen lassen. Aber ich finde, es hat alles echt gut funktioniert. Gut gemischt. Wirklich gut. Banane, Sahne, Habanero. Mm. Ja. Also die ist auch gut geworden. Schmeckt auf jeden Fall nach Eis. Ist alles, glaube ich, sehr sahnig. Die kommt auch durch. Hm? Oh, entschuldige, ist das scharf. Also das ist ein bisschen salzig geworden jetzt meins. Aber ich glaube, das macht nichts. Das ist jetzt dann in mehrerer Hinsicht nicht unbedingt was für Kindergeburtstage, weil man nämlich, also erstens wegen der Habanero, der Schärfe, aber auch, weil man wirklich höllisch aufpassen muss, wenn man das Ganze schüttelt und dann diese niedrige Temperatur entsteht. Nur mit Handschuhen, nur mit Schutzkleidung. Ja, sollte man das machen. Also angenehmer und komfortabler ist dann doch eine Eismaschine. Und ich glaube, was die auch noch anders macht, ist, dass sie es eben cremig hält. Ja, genau. Durch das Rühren und Also ich esse ja die ganze Zeit parallel unser traditionelles Eis und das finde ich wirklich... Ja, Marshmallow. Das heißt, man könnte jetzt mit der Eismaschine noch mehr experimentieren und könnte dann auch da die ganzen Eissachen machen. Wobei jetzt natürlich die Frage immer entsteht, warum mögen die Leute eigentlich so gerne Eis? Also warum, was ist das, was Eis suggeriert? Das ist total fettig, zuckerhaltig, es ist wahnsinnig viel eigentlich ungesundes Zeug drin, aber man genießt es immer so. Es wird als so ein Lifestyle-Ding gesagt. Ja, am Sendungsende muss man vielleicht sowas nochmal ansprechen. Man assoziiert das ja auch mit Sonnenschein, oder? Ich habe mal gelesen, dass Finnland den größten Pro-Kopf-Verbrauch an Speiseeis hat. Ja, genau. Die ganzen skandinavischen Länder haben viel mehr Verbrauch als dann wieder so südländische Länder. Und ich glaube, das... Und zwar richtig viel. Also 14,5 und zwar Kilo. Nicht Eis, sondern Kilo, genau. Das heißt, man isst jeden Monat ein Kilo Eis. Die Finnen. Die Finnen zumindest, die Spinnen. Versus 7 Kilo in Italien. Aber 8 Kilo in Deutschland. Also es ist schon auch, wir essen hier schon auch ganz schön viel Eis. Und ich glaube, viele Leute kaufen sich halt auch so Eispackungen zu Hause. Das habe ich total selten. Das mache ich auch nie. Genau. Vor allem die sind meistens noch fettiger und das merkt man, dass die auf haltbar gemacht sind. Das sind ja. Also man hat ja immer diesen Effekt, man holt sich ein Eis und denkt so, das ist jetzt erfrischend. Oder weil es halt kühl ist und danach hat man aber so einen pappigen Mund und total klebrig und ist überhaupt nicht erfrischt. Du bist ein Genussmensch. Ja, es ist doch so. Wer hat denn eben gegen Eis argumentiert? Ich habe tatsächlich immer Eis im Tiefkühlschrank. Macht glücklich. Ach, wirklich? Zucker. Also meine These wäre, dass man mit Eis eben so diese Erfrischung, die Freizeit, dann mal ein bisschen was Experimentelles, Gurke, Zimt, Melone oder sowas Abgefahrenes probieren. Und das ist auch so eine Auszeit, so ähnlich wie bei einer Zigarette oder vielleicht ein Bier trinken gehen. Lass uns doch mal ein Eis essen gehen, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Das ist so was Rituelles. Ne? Genau, das gibt so ein ganzes Ritual da, was außen rum ist. Aber ich glaube, dass die Leute sogar im Winter oft Eis essen. Eben dann so Nachtisch, haben sie keine Lust, einen Kuchen zu backen. Dann holen sie halt Eis aus der Tiefkühltruhe. Das irritiert mich immer wieder. Die ersten Sonnenstrahlen, Berlin, -8 Grad, wahnsinnig kalt. Die ersten Eisdielen machen ihre Pforten wieder auf und die Leute stehen Schlange. Das ist eigentlich dasselbe wie Schwimmbad. Naja, das war eine Stunde Netzbasteln. Bei uns hat es echt ganz gut geklappt mit dem Eismachen, zumindest die eher normalen Sorten. Wir reichen dann noch nach, wie die Sorten schmecken, die wir jetzt noch über 24 Stunden im Eisfach lassen müssen. Vielen Dank, Jule, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Vielen Dank für die Geschmackserlebnisse. Ja, und vielen Dank für diese Eisschöpfungen. Vielen Dank auch, Nikolas. Wir hören uns dann morgen wieder und probieren dann nochmal Eis am Stiel. Ja, ich freue mich. Da sind wir wieder am nächsten Tag des Eis. War jetzt lang genug in der Tiefkühltruhe, Nikolas, dass es schon ziemlich festgefroren ist. Ja, steinhart. Unser Eis am Stiel, 8 verschiedene Sorten haben wir da und wir haben auch eine Eiskarte gemacht und jetzt alle unsere Kollegen aus dem Radiobüro, unserem Studio, zusammengerufen, um sie zu fragen, wie ihnen unsere Eisspezialitäten schmecken. Jetzt serviere ich einfach mal verschiedene Eissorten. Theresa Sicker, du hast ein weißes T-Shirt an, deswegen solltest du auf jeden Fall hier Joghurt, Stevia, Rote Beete probieren. Okay, ich bin sehr gespannt. Es sieht auf jeden Fall total fancy aus, weil gleich so ein Blatt da oben auch drauf ist. Ja. So, Miriam Sanderbart, auf was hast du Lust? Wursteis? Das ist mit Radler, aber alkoholfrei. Boah, das riecht voll nach Wurst. Aber also das Gute ist ja, Kälte hemmt ja so ein bisschen den Geschmack, ne? Also wenn es warm wäre, würde es intensiver schmecken. Das ist ja auch so, wenn man Eis schmilzen lässt und warm macht, dann ist es ganz doll süß. Wie schmeckt's? Also, ich habe jetzt so ein Stück gefrorene Wiener Wurst abgebissen. Es ist eigentlich so ein bisschen so ein Gefühl, wie wenn man campen war und dann hat es in der Nacht irgendwie doch nochmal geregnet und gefroren und zum Frühstück gibt es aber leider nur die Reste von gestern. So muss man sich dieses Eis vorstellen. Also kein Erfolgsschlager, auch wenn Radler außenrum dazugefroren ist. Jetzt mal Theresa Sickert fragen, wie schaut's aus bei Rote Beete, Joghurt, Stevia? Ich bin überrascht, weil eigentlich schmeckt es nur nach Joghurt, den Rest schmeckt man gar nicht so doll, von daher ist eigentlich ganz gut. Währenddessen möchte ich jetzt mal dem Christian Sandorn Stevia Ingwer in die Hand drücken. Bitte schön, hier richtig was schön ist mit Stevia essen. Das schmeckt eher süß. Also es schmeckt nicht gut. Sauer? Schmeckt Sandorn. So eine Mischung nach modriger Kräutergarten, so schmeckt das irgendwie. Ich probiere jetzt hier mal noch zum Sendungsende eine Ladung Rote Beete Magic Gum. Tropft ziemlich höllisch aufs Hemd, aber ich glaube, es prickelt noch ein bisschen hier im Mund von diesem Magic Gum. Und jetzt so als Sendungsfazit, Nikolas, würde ich sagen, man macht das Eis dann doch lieber ein bisschen eher klassisch. In der Eismaschine, das Erdbeereis war das Beste. Bei aller Liebe, ja, das hat Spaß gemacht, aber nee, also hier mit Wurst und so. Das war eine Stunde Netzbasteln am 3. Juni 2015. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ihr könnt diese und alte Sendungen nachhören auf netzbasteln.de und dann weiter den Links auf deradiowissen.de folgen. Mein Name ist Moritz Metz. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.